Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Ferdinand von Schirach, der gilt in der deutschen Literatur als ein Chronist der deutschen Justiz. Der ehemalige Anwalt hat in seinem ersten Roman, der Fall Collini, die Vertuschung deutscher Kriegsverbrechen in den 60er Jahren thematisiert. Und der Regisseur Marco Kreuzpaintner, der hat das Buch jetzt verfilmt, unter anderem mit Elisa Mbarik in der Hauptrolle. Morgen kommt der Film in die deutschen Kinos und unser Filmredakteur Patrick Wilinski konnte mit dem Regisseur sprechen. Was hat denn Kreuzpaintner an dem Roman besonders interessiert? Ja, also im Kern geht es um das sogenannte Dreher-Gesetz, also im Film als auch im Roman, 1969 ratifiziert unter der Federführung des ehemaligen NS-Staatsanwalts Eduard Dreher, stufte das Gesetz viele Taten der Nationalsozialisten nur als Mittäterschaft ein, weshalb sie zu dem Punkt, als das Gesetz in Kraft trat, verjährt waren und so entkamen viele der Strafverfolgung. Im Film als auch im Roman wird das Ganze durch einen Mordprozess veranschaulicht. Es geht dann um den Italiener Fabrizio Collini, der den Industriellen Hans Meyer ermordet und eigentlich scheint der Fall recht klar, aber der Verteidiger Kaspar Leinen findet zunächst dieses Motiv nicht heraus und erst langsam zeigt sich, wohin die Reise geht, eben in die deutsche nationalsozialistische Vergangenheit. Und dieser Kaspar Leinen, gespielt von Elias Mbarik, ist eine sehr interessante Figur. Er ist deutsch-türkischer Herkunft, war aber der Ziehsohn von Hans Meyer. Und damit ist er ja irgendwie ein Repräsentant eines neuen Deutschlands. Und dadurch wird er im Film zu einer Art Archäologen, nicht nur seiner selbst, seiner Vergangenheit, sondern eben auch der deutschen Geschichte und da vor allem der düsteren Kapitel der deutschen Geschichte. Und deshalb wollte ich vom Regisseur Marco Kreuzpaintner zunächst wissen, was denn Kaspar Leinen überhaupt antreibt. Ich glaube, dass der ein ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden hat. Und das speist sich ja oft bei Personen, die viel Ungerechtigkeit selber erfahren haben, daraus. Ich glaube, das können bestimmt auch viele Hörer nachvollziehen. Da erinnert man sich natürlich sofort an Schulhofgängeleien oder Hänseleien oder auf der Arbeit, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Ich denke, wer selber Ungerechtigkeit erfahren hat, der kann das nicht leicht aushalten, wenn es irgendwo ungerecht zugeht, sondern das ist Gott sei Dank so ein grundmoralischer Antrieb in uns allen, dass wir hoffen, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Ihr Film ist ein Gerichtsdrama und es kreist sehr viel auch Dialoge und Wahrheit. Ist denn das Gericht aber überhaupt ein guter Ort für Wahrheitsfindung? Heiner Lauterbachs Figur sagt einmal, es geht dann auch um Vergleiche und um Arbeitsstunden, die man abrechnen kann. Von Wahrheit ist man dann aber weit entfernt. Ja, die Wahrheit, es ist ja immer die Frage, was gibt es eine objektive Wahrheit? Weil wenn man dann zum Beispiel Psychologen hört, die würden dann wahrscheinlich sagen, naja, die objektive Wahrheit gibt es nicht, weil ein Mensch ist nicht an jedem Tag in der gleichen Kondition zum Beispiel. Da wird es dann schon schwierig. Ne? Hat man jemanden im Affekt ermordet, hätte man dasselbe getan, wenn man ausgeschlafen gewesen wäre 3 Tage vorher. All diese bestimmten Dinge gibt es zu berücksichtigen. In der Fall Collini aber geht es eigentlich um die große Frage, was ist rechtens und was ist Gerechtigkeit? Und da gibt es einen Unterschied, weil rechtens ist natürlich das, was nach der Rechtslage vom Gesetzgeber so gefordert wird, dass es ein Richter auslegen muss im Sinne dieser Gesetzgebung. Lage, wohingegen Gerechtigkeit unser persönliches Empfinden in der jeweiligen Zeit natürlich auch, in der wir leben, sind. Und wenn das auseinanderdriftet, dann ist die Gefahr groß, dass in der Gesellschaft Unruhen entstehen, weil natürlich das die Hauptaufgabe ist, die wir dem Staat übertragen, für Ordnung zu sorgen und dafür zu sorgen, dass was rechtens ist und wir als gerecht empfinden, nicht zu weit auseinanderliegt. In dem ganz konkreten Fall auch die Frage, ist Schuld eine Verkettung von Umständen, in denen man gefangen ist, wie Sie gerade erzählt haben, oder ist die Schuld eher Zufall, weil man eben auf der einen Seite, in dem Fall von Hans Meyer, auf der Seite der Deutschen war? Heiner Lauterbach hat dieses berühmte Kohl-Zitat im Film, wo er sagt, er spricht da von der Gnade ihrer späten Geburt und adressiert Kaspar Leinen und sagt ihm damit, seien Sie mal froh, dass Sie nicht zu der Zeit geboren sind wie ich. Das wirkt auf Lauterbach oder auf den Charakter von Lauterbach, auf Mattinger, wirkt das Verhalten von Kaspar Leinen arrogant sozusagen, weil er gar keine Ahnung hat, wie er sagt, wie es in diesem Land eigentlich zuging zu dem Zeitpunkt. Und tatsächlich ist es ja auch heute so, aber ich meine, ich muss mich jetzt nicht unbedingt in die Seelenlage der 50er Jahre einfühlen. Mich interessiert eigentlich vielmehr, wie wir heute damit umgehen. Und nach heutigem Gesichtspunkt ist es natürlich überhaupt nicht haltbar, dass so ein Gesetz in der von uns ja gelobten Bundesrepublik, wo man denkt, wir sind eigentlich relativ gut mit unserer Geschichtsaufarbeitung, auch so ein hässliches Wort, aber umgegangen. Aber wie man sieht hier an der Fall Collini und an den Dreher-Gesetzen, da gibt es noch viel zu erzählen, auch viele spannende Geschichten. Und ja, ich hoffe, dass sich viele den Film ansehen und in diese Diskussion treten. Und darüber hinaus ist ja auch ein spannender Thriller geworden. Wenn Sie schon sagen, es trifft natürlich auf den gesellschaftlichen Boden heute, diese Geschichte. Und Sie haben gerade erwähnt, dass Deutschland mit der Geschichtsaufarbeitung relativ weit ist und dafür auch international gelobt worden ist. Man muss sich aber jetzt fragen, der Fall Collini kommt ins Kino in einer Zeit, wo durch eine gewisse Partei, die AfD, revisionistische Tendenzen und Sprüche relativ aktuell geworden sind. Jetzt gibt es auch die Förderung, dass Besuche in KZ-Gedenkstätten innerhalb der Lehrerausbildung Pflicht werden. Also es ist immer noch Thema. Ja, vor allem glaube ich, dass die ganz Jungen jetzt, ich bin jetzt 42, meine Lehrer waren Alt-68er, ich bin humanistisch ausgebildet, ich habe ja auch noch das Glück, 13 Jahre zur Schule gehen zu dürfen und wo auch Platz da war für Diskussionen und Diskurse dieser Art und man nicht einfach nur als ausgebildet wurde als Industriefutter, sondern man wirklich tatsächlich auch noch hinterfragen durfte. Bei meinen Schwestern, die sind jetzt um die 20, da sieht es mit dem Wissen um das Dritte Reich jetzt nicht so rosig aus, sage ich mal. Und von daher glaube ich, dass in der Tat, auch wenn wir natürlich da nicht mehr von Schuld sprechen können, aber was wir nicht sagen können, ist, dass es uns nichts angeht. Und ich glaube, deswegen muss vermehrt auch da wieder in dieser Hinsicht etwas gelehrt werden. Und wenn es nur ist, um uns für die Zukunft natürlich ähnliche Schrecken zu ersparen. Regisseur Marco Kreuzpaintner über seine Ferdinand von Schirach-Verfilmung Der Fall Collini. Der Film ist ab morgen in den Kinos zu sehen.